Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Wir schreiben das Jahr 1911. Die Erde ist fast vollständig entdeckt. Die Kontinente, die entlegensten Gebiete, die Wüsten, sogar der Nordpol, alles ist auf Landkarten genau verzeichnet. Es gibt nur noch einen einzigen Punkt auf der Erde, zu dem noch nie ein Mensch vordringen konnte. Die es versucht haben, sind kläglich gescheitert. Als Held, als großer Entdecker kann nur noch in die Geschichte eingehen, wer als erster Mensch den Südpol erreicht. Es ist sozusagen die letzte Gelegenheit. Zwei Männer träumen davon, als erste ihre Fahne in das ewige Eis am Südpol zu rammen. Der Norweger Roald Amundsen und der Engländer Robert Falcon Scott. Sie ziehen nicht zusammen los. Sie treten gegeneinander an. Die ganze Welt nimmt Anteil an ihrem Wettlauf. Hunde. Widerstandsfähige Huskies. Von den Eskimos im Norden Kanadas hat der Norweger Roald Amundsen gelernt, wie man mit ihnen umgeht, wie man sie vor Schlitten spannt, wie man mit ihnen in der Eiswüste vorankommt. 2 Jahre hat Amundsen mit den Eskimos gelebt. Sie haben ihm gezeigt, wie man Iglus baut, wie man aus Rentierhäuten Anoraks näht, aus Bärenfell Handschuhe und aus dem Fell der Bartrobbe Stiefel. Er hat von ihnen alles gelernt, was sie über das Leben im Eis wissen. Und er hat sie und ihre Kultur in dieser Zeit in sein Herz geschlossen. Diese prächtigen, mutigen Naturkinder dort droben unter dem Pol. Meine besten Wünsche für meine Freunde, die Netschili-Eskimos, fasse ich zusammen in dem einen, dass ihnen die Zivilisation niemals nahen möge. Amundsen hat genug Erfahrung, um in der Weißen Einöde zu überleben. Seine Lehrzeit bei den Eskimos, das weiß er, ist sein Trumpf bei dem Wettlauf gegen Scott. Selbstbewusst steuert er sein Schiff, die Fram, durch das Packeis im Rossmeer und baut etwa 1500 Kilometer vom Südpol entfernt sein Basislager im ewigen Eis auf. Framheim. Framheim liegt an der Bucht der Wale. Dort zu überwintern gilt als Wahnsinn. Weniger wegen der vielen Wale, die ihre gewaltigen Fontänen über das Wasser blasen. Auch nicht wegen der scharfkantigen Eisklippen, die manchmal so am Bug des Schiffes kratzen, dass sich den Hunden die Nackenhaare sträuben. Nein, die eigentliche Gefahr ist, dass die Bucht nicht auf Festland steht, sondern auf Eis. Kilometergroße Stücke Eisküste können abbrechen. Dann würden Mann und Maus aufs offene Meer treiben. Amundsen kennt das Risiko, aber er geht es ein. Ausschlaggebend ist, dass die Bucht der Wale 150 Kilometer näher zum Südpol liegt als Scotts Lager im McMurdo-Sund. ...650 Kilometer entfernt von Framheim, an der gleichen Küste, bereitet sich auch der Engländer Robert Falcon Scott auf das letzte große Entdeckungsabenteuer der Erde vor. Seine Basisstation nennt er Cap Evans. Er käme nie mit Hunden zurecht, aber mit Ponys kennt er sich aus. Ponys sollen die Schlitten mit ihm, seinen Männern und der Ausrüstung über das ewige Eis zum Südpol ziehen. Er hat bei weitem nicht so viel Erfahrung in der weißen Eiswüste wie Amundsen. Erst mit 35 Jahren hat er zum ersten Mal Eis gesehen. Aber auch Scott hat einen Trumpf. Motorschlitten. Ein englischer Ingenieur hat sie konstruiert. Sie sollen ihm helfen, das Ziel im ewigen Eis zu erreichen. 1500 Kilometer hin zum Pol und 1500 Kilometer zurück. Scott hat darauf gewartet, dass vernünftige Motorschlitten zur Fortbewegung auf Schnee und Eis konstruiert werden. Sie sollen seinen Mangel an Erfahrung wettmachen. Ich will erst nach Süden ziehen, wenn ich des Erfolgs ziemlich sicher sein kann. Und ich glaube, Erfolg kann man nur haben, wenn man geduldig genug auf die Maschine wartet, die man braucht. Scott ist Offizier der englischen Armee. Seine Polarausrüstung besteht aus Extremanzügen der britischen Marine mit abknöpfbaren Kapuzen. Der Engländer hat eine Abneigung gegen Pelze. Er vertraut dem Gehorsam und der Disziplin seiner Truppe. Er weiß, dass seine Männer niemals aufgeben werden. Niemals. Sollten die Motorschlitten versagen, werden sich seine Männer selbst vor die Schlitten spannen. Mindestens 100 Tage braucht man von den Basisstationen am Rossmeer zum Pol und zurück. Auf dem Weg lauern verheerende Schneestürme, Kälte bis zu minus 50 Grad, schwere Erfrierungen und die schreckliche Krankheit Skorbut, bei der man wegen Mangelernährung so verwirrt und deprimiert werden kann, dass man am liebsten sterben möchte. Und erst wenn der Südpol in Sicht kommt, erst dann werden sie wissen, ob sie die Ersten sind oder ob alle Anstrengungen und Entbehrungen umsonst waren. Zweiter sein heißt Verlierer sein. Der Spott der ganzen Welt ist einem dann sicher. In ihren Albträumen flackert bei ihrer Ankunft am Südpol schon längst eine Fahne im Wind. Es ist die Fahne des anderen. Wie muss man sich eine Reise durch die Antarktis eigentlich vorstellen? Was muss man beachten, wenn man dort viele tausend Kilometer aus eigener Körperkraft zurücklegen möchte? Was für Gedanken bewegen einen bei solch einem Gewaltmarsch? Nur ein Abenteurer kann all diese Fragen beantworten. Einer, der selbst monatelang durch das ewige Eis gezogen ist. Arvid Fuchs, der bekannte Abenteurer und Polarfahrer, spricht mit uns über die Abenteuer von Scott und Amundsen am Südpol. Und über seine eigenen. Auch er ging zu Fuß zum Südpol. 92 Tage war er unterwegs. Er hatte weder Huskies noch Ponys oder Motorschlitten zum Transportieren seiner Ausrüstung dabei. Er verließ sich nur auf sich selbst, packte alles, was er brauchte, auf einen Schlitten, den er selber zog. So bewältigten er und sein Partner Reinhold Messner 2800 Kilometer quer durch die Antarktis. Als Antarktis bezeichnet man das Gebiet am Südpol. Arvid Fuchs sieht genau so aus, wie man sich einen Polarfahrer vorstellt. Er ist ein großer, durchtrainierter Mann mit schulterlangem dunklen Haar. Sein Gesicht wirkt wind- und wettergegerbt, mit vielen Dachfalten um die Augen. Wie die meisten Polarfahrer trägt auch er einen Vollbart, denn ein Bart wärmt das Gesicht. Genau wie Amundsen verbrachte auch Arvid Fuchs eine Art Lehrzeit bei den Eskimos, um von ihnen zu lernen, wie man im ewigen Eis leben kann. Aber seit der Zeit von Scott und Amundsen hat sich an der Ausrüstung von Polarfahrern einiges verändert. Die moderne Ausrüstung von heute ist viel leichter geworden. Sie ist technisch sehr, sehr hochwertig. Amundsen ist früher mit Rentierfellschlafsäcken losgezogen, die zwar auch warm waren, aber die eben sehr, sehr schwer waren, die auch schnell feucht wurden, allein durch die Körperausscheidung, Ausdünstung. Das heißt, heute hat man synthetische Materialien, die also sehr leicht sind, sehr gut isolieren. Insofern sind wir schon im Vorteil gegenüber den alten Expeditionen. Aber man muss auch sagen, ich habe, wie ich bei den Eskimos gelebt habe, durchaus auch Fellkleidung getragen. Und ich muss sagen, sie ist ausgezeichnet warm, sie ist sehr, sehr zweckmäßig. Und bis zum heutigen Tag verwende ich zum Beispiel diese Eskimo-Stiefel, die Kamiks, wie sie genannt werden, weil es fast nichts Besseres gibt für die ganz extremen Kältebereiche. Aber überwiegend trage ich natürlich heute moderne Ausrüstung. Bevor Scott und Amundsen zu ihrem Wettlauf im ewigen Eis antreten konnten, mussten sie erst einmal im Polarkreis überwintern. Im Winter kann man dort nämlich nicht reisen. Dazu wird es einfach zu kalt. Temperaturen bis zu minus 89,5 Grad Celsius hat man gemessen. Am 21. April 1911 sahen Scott und Amundsen und ihre Männer zum letzten Mal Tageslicht. Dann begann die Zeit der Polarnacht. Das heißt, es wurde für 4 Monate dunkel. Arvid Fuchs hat das besondere Licht am Pol erlebt. Die Polarnacht ist anders, als man sich das vorstellt. Die Polarnacht ist zwar dunkel, aber man hat ja eine Schneelandschaft um sich herum. Und diese Schneelandschaft, die reflektiert dieses Restlicht. Und dann hat man natürlich auch in vielen Nächten Mondschein, wo dann dieser Mondschein von dem Schnee reflektiert wird, dass es so hell ist, dass man draußen trotz der Dunkelheit also fast lesen könnte. Es ist also nicht diese rabenschwarze Nacht. Hinzu kommt, dass man häufig Polarlicht hat, ein ganz großartiges Erlebnis, wo der ganze Himmel in Flammen zu sein scheint. Das ist so ein physikalisches Phänomen, das dann am Himmel stattfindet. Also die Polarnacht ist überhaupt nicht langweilig und öde. Es gibt natürlich auch wolkenverhangene Nächte, dann ist es rabenschwarz, aber das haben wir hier ja auch. Aber dann so mit fortschreitender Jahreszeit sieht man dann am Horizont schon mal wieder einen leichten rötlichen Schimmer, Andeutung dafür, dass die Polarnacht langsam dem Ende zugeht. Also so voller Schrecken ist die Polarnacht nicht. Ich finde sie ganz faszinierend. April, Mai, Juni, Juli bis hinein in den August 1911. Die lange Polarnacht ist für den Engländer Robert Falcon Scott eine Zeit zum Denken und zum Träumen. Immer wieder muss Scott lächeln, wenn er sich die Begeisterung seiner Landsleute in Erinnerung ruft. Als er vor über einem Jahr, am 1. Juni 1910, mit seinem Schiff Terra Nova in England aufbrach, jubelten ihm die Menschen von beiden Seiten der Themse zu. Die kleine Terra Nova war von oben bis unten mit Flaggen geschmückt und fuhr durch ein endlos scheinendes Spalier aus Kriegsschiffen. Die Mannschaften an Deck der Schiffe schrien, als wenn sie von Sinnen wären. In diesen Lärm mischten sich Sirenen und Pfeifen von vielen hunderten festlich geschmückten weiteren Schiffen. Die Luft bebte. Alle wollen seinen Erfolg. Der Gedanke an den Norweger, diesen Roald Amundsen, belastet Robert Falcon Scott kaum. Das liegt daran, dass er seit vielen Jahren nur einen Konkurrenten im Kampf um die Entdeckerkrone kennt, seinen Landsmann, den Polarfahrer Ernest Shackleton. Shackleton war 2 Jahre früher, im Januar 1909, mit einer eigenen Expedition bis auf 175 Kilometer an den Pol herangekommen. Zu Scotts Erleichterung musste Shackleton dann aufgeben und umkehren. Wenn Scott jetzt die restlichen 175 Kilometer bewältigt, dann ist er und nicht Shackleton der Sieger. Auf den Wettlauf mit Amundsen reagiert Scott gelassen. Ich werde mich auf keinen Fall dazu verführen lassen, öffentlich meine Meinung dazu zu sagen. Eines ist mir ganz klar, richtig und klug ist, wenn wir uns verhalten, als wäre nichts geschehen. Wir müssen weitermachen und unser Bestes tun zur Ehre des Vaterlandes, ohne Furcht und Panik. Amundsen denkt in der Zeit der langen Dunkelheit an alles. Nur bitte nicht daran, wie seine Reise am 7. Juni 1910 begann. Bei Nacht und Nebel ist er mit seinem Schiff der Fram aufgebrochen. Um Mitternacht, unbeachtet von der Öffentlichkeit. Er hat alle Menschen in Norwegen belogen. Sogar seinen König. Er hat so getan, als plane er eine Forschungsexpedition zum Nordpol. Immerzu sprach er vom Nordpol, vom Nordpol, vom Nordpol. Nur so gelang es ihm, Geldgeber für seine extrem teure Expedition aufzutreiben. König Haakon, der 7. von Norwegen, steuerte aus seiner Privatschatulle großzügige 30.000 Kronen bei. Für eine Expedition zum Südpol hätte er keinen Pfifferling springen lassen. Es stand ja in allen Zeitungen, dass Scott dahin unterwegs war. Keiner wollte einen Wettlauf. Man sah es damals überall als eine Frage der Fairness an, dass man den Engländern den Vortritt ließ. Als die Weltöffentlichkeit im März 1911 von Amundsens Vorgehen erfährt, löst das eine Krise zwischen England und Norwegen aus. Die englische Presse tobt. Lump und Eindringling nennt sie den Norweger. Aber auch in Norwegen meinen die Menschen, dass Amundsen zu weit gegangen ist. Atemlos stürzen sich die Menschen der damaligen Zeit auf die Zeitungen, die von den beiden Polarfahrern berichten. Es geht nicht nur um Scott und Amundsen. Es geht um die Ehre ihrer Länder. Um Norwegen gegen England. England gegen Norwegen. Wer wird am Ende triumphieren? Amundsen versucht im Zwielicht der Polarnacht zu verdrängen, dass er sogar seine Mannschaft, das treue Team, mit dem er jetzt unterwegs ist, verschaukelt hat. Erst nach vielen Tagen auf hoher See, erst als er es schließlich nicht mehr verheimlichen konnte, rief er sie alle an Deck, ließ eine Karte der Antarktis am Hauptmast befestigen und sagte der überraschten Truppe: »Es gibt viele Dinge an Bord, die ihr misstrauisch oder erstaunt betrachtet habt. Was ich sagen will, ist dies. Ich habe die Absicht, nach Süden zu fahren, eine Landungsgruppe auf dem südlichen Kontinent abzusetzen und zu versuchen, den Südpol zu erreichen.« Doppelten Lohn sollte es geben, wenn sie bei ihm blieben. Geld, das Amundsen nicht hatte. Er hatte alles, was er besaß, sogar sein Haus, verpfändet. Er hatte nichts als Schulden. Die überrumpelte Mannschaft schrie Hurra, und zu Amundsens Glück verließ keiner die Fram. Helmer Hansen, Amundsens Steuermann, verstand seine begeisterte Zustimmung im Nachhinein selbst nicht mehr. Als wir zum Nachdenken kamen, hörte man überall: »Warum hast du bloß Ja gesagt? Wenn du Nein gesagt hättest, hätte ich es auch getan.« Eines ist an Bord allen klar. Wenn Amundsen den Wettlauf, den er Scott aufzwingt, verliert, dann ist er für immer erledigt. Nur wenn er als strahlender Sieger heimkommt, wird man ihm seine Dreistigkeit und die vielen Täuschungsmanöver verzeihen. Amundsen hat keine schönen Träume wie Scott. Die ganze Polarnacht lang dröhnen in Amundsens Kopf Scotts Motorschlitten. Er fürchtet ihre Stärke. Als die ersten Sturmschwalben ankündigen, dass der antarktische Frühling naht, gibt es für Amundsen und seine Männer kein Halten mehr. Am 20. Oktober 1911 brechen 5 Männer in der Fellbekleidung der Eskimos mit 4 Schlitten und 54 Hunden auf. Die Hunde laufen prächtig. Entlang der Strecke haben Amundsen und seine Männer gleich nach ihrer Ankunft im Polarkreis Essensvorräte und Brennstoff bereitgestellt. Tagelang waren sie dafür in Richtung Pol unterwegs. Die Vorbereitungszeit haben sie gut genutzt. Nach 4 Tagen erreichen sie das erste Depot, ruhen einen Tag aus und alle, auch die Hunde, essen sich gründlich satt. Auch die 16-köpfige Scott-Expedition bricht auf. Vorneweg fahren die Motorschlitten. Scott selbst begleitet die Pony-Mannschaft. Mühsam ziehen die Ponys ihre Lasten. Immer wieder brechen sie im Eis ein. Dabei bekommen sie Wunden an den Beinen. Sobald die Tiere stehen, friert ihr Schweiß und wird zu einem Eispanzer. Bald sind sie zu Tode erschöpft. Nach 5 Tagen erreicht die Pony-Mannschaft ihre Vorhut, das Motorschlittenteam. Aber was, um Himmels Willen, ist das? Beide Motorschlitten sind zusammengebrochen. Scott hätte den Entwicklungsingenieur der teuren Schlitten mitnehmen sollen oder wenigstens Ersatzteile und Werkzeug. Dann wäre das Problem im Handumdrehen behoben. Auch die Ponys können bald vor Erschöpfung nicht mehr weiter. Scott hat auf das falsche Material gesetzt. Auch wenn bis zum Schluss keiner offen Kritik an Scott übt, schon zu diesem Zeitpunkt befallen die Männer Zweifel an Scotts Führung. Rittmeister Oates schreibt: Wir verfluchten die Motorschlitten. 3 Motoren zu 1000 Pfund, 19 Ponys zu je 5 Pfund. Wenn Scott nicht zum Pol gelangt, hat er es wirklich verdient. Scott geht nun auf, was für Krüppel unsere Ponys sind, und macht ein langes Gesicht. Der größte Fehler von Scott war, glaube ich, dass er nicht in der Lage war, aus Fehlern anderer Expeditionen zu lernen in der Vergangenheit. Scott ist ja nicht der Erste, der dort unterwegs gewesen ist, der versucht hat, den Südpol zu erreichen. Und er hätte eigentlich sehen müssen, dass Ponys ein völlig ungeeignetes Transportmittel in der Antarktis sind. Expeditionen erfordern eine bedingungslose, sorgfältige Vorbereitung. Zurück zum Jahr 1911. Der Weg zum Südpol führt für beide Teams über riesige Gletscher. Selbst hier und sogar im Schneesturm kommt das Amundsen-Team noch voran und schneller als geplant. Täglich arbeiten sie sich 5 Stunden vorwärts. Den Rest der Zeit wird ausgeruht. Amundsen bleibt noch Zeit, die beeindruckende Natur zu genießen, die vor ihm noch nie ein Mensch gesehen hat. Die Landschaft ist gewaltig. Riesige Eisblöcke, ungeheure Abgründe, ein Chaos von Gletscherspalten. Jeder kleine Fehltritt kann das Leben kosten. Amundsen und seine Leute genießen diesen anstrengendsten Teil der Reise. Gleißend weiß, leuchtend blau, pechschwarz. Das Land sieht aus wie Märchen. Gipfel über Gipfel, Fels um Fels. So wild zerklüftet wie nur irgendwas auf unserer Erde liegt es da. Niemand hat es bis jetzt gesehen. Niemand betreten. Es ist ein wunderbares Gefühl, hier zu reisen. Was ist es, dass ein Polarfahrer von heute immer wieder in die Eiswüste zieht? Ja, ich glaube, das ist diese unendliche Weite. Also die Antarktis ist ein, ja, wie so ein erstarrtes, ein gefrorener Ozean. Und ich bin ja nun viel auf Ozean unterwegs und fühle mich auf Ozean in dieser unendlichen Weite, wo der Blick ungestört bis zum Horizont geht, eigentlich sehr wohl. Und das habe ich in der Antarktis auch erlebt. Diese riesige Weite des Kontinentes, also die Strecke, die wir dort zurückgelegt haben, entspricht etwa die vom äußersten Norden in Norwegen bis hinunter zum Mittelmeer. Also das ist die Distanz etwa, die wir dort zurückgelegt haben. Und dazwischen ist eben halt eine riesige Wüste. Und dann in der Küstenregion, wo das Meer an die Küsten kommt, wo diese riesigen Gletschersysteme sind, das ist einfach eine grandiose Landschaft. Anfang Dezember 1911. Zur gleichen Zeit, als Amundsen die gewaltige Natur der Antarktis bewundert, beginnt Scott an den Naturgewalten zu verzweifeln. Am Fuße des riesigen Beardmore-Gletschers bleibt Scotts Gruppe tagelang in ihren Zelten und wartet auf besseres Wetter. Draußen tobt ein Schneesturm und Scott schreibt in sein Tagebuch: Es ist mehr Pech, als wir verdient haben. Was macht ein bisschen Glück doch aus? Solche Verhältnisse konnte niemand voraussehen. Und es war unmöglich, sich darauf vorzubereiten. Wir hätten 10-mal so erfahren oder 10-mal so zielbewusst sein können mit derartigen Hindernissen. Konnten wir nicht rechnen. Es ist wirklich Pech. Arvid Fuchs hat solche Stürme in der Antarktis auch schon erlebt. Es bleibt einem dann wirklich nichts anderes übrig, als abzuwarten. Der längste Sturm, den ich mal durchgehend erlebt habe, ist, da sind wir 9 Tage lang im Orkan festgesessen und ein Zelt ist uns weggeflogen und wir sind dann zu 5 in einem 3-Mann-Zelt gewesen und haben uns also total zuschneien lassen. Ich habe viele Stürme erlebt. Wir wissen ja, dass so etwas passieren kann und wir wissen, was für Materialien eingesetzt werden müssen, damit man solchen Sturm auch überleben kann, und man muss einfach auch die richtige Einstellung dazu haben. Also Abenteuer ist eine tolle Sache, aber das Abenteuer muss immer irgendwie auch soweit beherrschbar sein. Wenn es etwas gibt, was ich bei all meinen Polarexpeditionen gelernt habe, dann ist es Geduld zu haben. Man kann in diesen riesigen Naturlandschaften als Menschlein nichts erzwingen. Aber dann muss man ganz gelassen sein und man darf nicht ungeduldig werden. Das fällt vielleicht schwer, wenn man eigentlich weiterlaufen müsste und dann aber tagelang bei Sturm in ein Zelt festsitzt, wo es dann langsam nass und klamm und ungemütlich wird und man auch eigentlich nichts mehr weiß, was man mit der Zeit tun soll. Aber so ist es eben. Und man darf daran nicht verzweifeln, sondern man muss sich einzuordnen wissen. Als Gott sich am 9. Dezember 1911 endlich an den Anstieg des Gletschers wagt, ahnt er nicht, dass Amundsen zu diesem Zeitpunkt schon einen Vorsprung von 450 Kilometern hat. Nach und nach schickt Scott die Leute aus seinem Team zurück zum Basislager. Mit 5 Männern und 2 Schlitten zieht Scott schließlich zum Pol. Einer davon ist Oberleutnant Boas. Er klagt: Schlitten ziehen bricht einem das Kreuz. Es ist die schlimmste Arbeit, die ich je getan habe. Das Starten noch mehr als das Ziehen. 10 bis 15 Mal ein verzweifelter Ruck, um den Schlitten erst einmal in Bewegung zu setzen. Ich habe noch nie so gezogen, mich noch nie so verausgabt wie hier, wo ich unablässig mit letzter Kraft an dem Leinengurt zerre, der um meinen armen Bauch gezogen ist. Täglich 9, manchmal 10 Stunden kämpfen sie sich durch die grenzenlose weiße Wüste. Sie sehen keine Spuren von Amundsen und seinen Hunden. Daher glauben sie, sie werden den Wettkampf gewinnen. Arvid Fuchs weiß aus eigener Erfahrung, dass Scotts Strategie, seine Männer so viele Stunden laufen zu lassen, falsch ist. Man muss, das ist ganz entscheidend, eben mit seinen Kräften haushalten. Man darf sich nicht verausgaben, weil es sind ja Riesenstrecken, die man dort zurücklegen muss. Und wenn man gleich losrennt und sagt, ich bin jetzt frisch und ausgeschlafen und jetzt renne ich, bis ich nicht mehr kann, dann rächt sich das, weil man dann irgendwann erschöpft ist und dann vielleicht auch nicht mehr richtig reagiert in Gefahrensituationen. Also man muss immer die gesamte Distanz vor Augen behalten und eben mit seinen Kräften haushalten. Zu der Zeit, als Scott am 9. Dezember 1911 seinen Anstieg auf den gewaltigen Beardmore-Gletscher erst beginnt, ist Amundsen nur noch 171 Kilometer vom Pol entfernt. Amundsens letzter Anlauf beginnt. Die lange Wanderung hat auch bei ihm Spuren hinterlassen. Er hat Erfrierungen im Gesicht, Entzündungen, Schmerzen und Schorf über der ganzen linken Seite. Seine Huskies werden gefährlich. Vor lauter Hunger beißen sie in das Holz der Schlitten. Inzwischen muss man jede Minute höllisch auf sie aufpassen, sonst werden sie zu Feinden der Menschen. Trotzdem kommen sie immer noch gut voran. Amundsen notiert in seinem Tagebuch: Minus 28 Grad, Südwind. Etwas kalt, wenn die Haut im Gesicht aufgesprungen ist. Aber kein Grund, Klagelieder anzustimmen. Gelände und Laufen wie gewohnt, erstklassig. Schlitten und Ski gleiten leicht und angenehm. Noch 27 Kilometer bis zum Pol. Olaf Bjaaland, zu der Zeit der norwegische Langlauf- und Skisprungmeister, einer von Amundsens Männern, beschreibt den Spannungszustand, in dem sich alle befinden. Jetzt können wir im Liegen zum Pol blicken. Und ich höre die Achse schon knarren. Wir sind alle aufgeregt. Werden wir die englische Fahne sehen? Gott sei uns gnädig. Amundsen ist nervös. Einmal glaubt er Scotts Team in großer Entfernung vor sich hermarschieren zu sehen. Aber es ist nur eine Luftspiegelung. Immer wieder hat er das Geräusch von Motorschlitten im Ohr. Sind es Täuschungen oder nicht? Hat Scott mit seiner Technik vielleicht schon längst über ihn und seine Erfahrung gesiegt? Die ganze Welt weiß es schon, nur er selbst nicht? Wie ein geprügelter Hund würde er nach Norwegen zurückkehren. Es ist der 14. Dezember 1911 und Amundsen ist so unruhig wie noch nie in seinem Leben. An diesem Tag werden sie den Pol erreichen. Verbissen gucken er und seine Männer auf den Kompass, dann nach vorn in Richtung Südpol, dann wieder auf den Kompass. Und dann sind sie sich ganz sicher. Sie haben den südlichsten Punkt der Erde erreicht. Der Ort, von dem alle Wege nach Norden führen. Keiner sagt etwas. Stille. Sie sehen sich um und schauen in jede Himmelsrichtung und vergewissern sich noch einmal und noch einmal. Dann steht fest: Weit und breit können sie keine englische Fahne entdecken. Sie sind die Ersten. Bewegt pflanzt Amundsen die norwegische Fahne am Südpol auf. Dann wird gefeiert. Olaf Björlund schreibt über diesen einzigartigen Tag: Wir haben das Ziel unserer Wünsche erreicht. Und das Großartige ist, wir sind die Ersten. Hier weht keine englische Flagge, sondern die dreifarbige norwegische. Wir haben gegessen und getrunken, bis wir nicht mehr konnten. Seehundsteaks, Zwiebäcke und Schokolade. 3 Tage und 5 Stunden bleiben sie vor Ort und ruhen sich aus. Sie lassen für Scott ein Ersatzzelt und ein paar unbrauchbar gewordene Ausrüstungsgegenstände da. Oben auf dem Zelt weht die norwegische Flagge. Im Zelt liegen 2 Briefe. Einer ist für König Hakon, dem 7., der andere für Scott. Dann machen sie sich auf den für sie ungefährlichen Rückweg. An der Strecke zurück nach Framheim haben sie viele Vorratsdepots mit ausreichend Lebensmitteln und Brennstoff und was man sonst noch braucht, angelegt. Der Weg zurück gleicht bald einem Spaziergang. Nach ein paar Tagen ist Weihnachten. Da sitzen sie in ihrem mit einem Gaskocher bullig warm geheizten Zelt, rauchen dicke Zigarren und schmelzen den Schnee, um Pudding zu kochen. Weihnachten bei Scott und seiner Truppe sieht völlig anders aus. Die Männer ziehen, ausgemergelt und erschöpft wie sie sind, den ganzen langen Tag die schweren Schlitten über das Eis. Bowers schreibt über den Weihnachtstag 1911. Scott war richtig in Schwung und marschierte und marschierte. Mein Atem bildete Nebelschwaden. Alles war rundherum fürchterlich. Schließlich blieb er stehen und wir rechneten aus, dass wir 14,75 Meilen marschiert waren. Was haltet ihr davon, sagte er, wenn wir 15 Meilen gehen, weil Weihnachten ist? Und wir machten bereitwillig weiter. Irgendein Ziel ist immer noch besser als dieses vage sich hinschleppen. Bedrückt und niedergeschlagen ziehen sie in grimmiger Kälte durch die grenzenlose weiße Öde. Sie ertragen alles, ohne zu klagen. Wenn nur am Pol keine Fahne steht. Und immer noch glauben sie sich vorn. Am 16. Januar 1912 gegen 5 Uhr nachmittags platzt diese Seifenblase. Sie sehen Skispuren und Trittspuren vieler Hunde. Es ist wie im schlimmsten Albtraum. Dazu weht ein schneidender Wind. Am nächsten Tag erreichen sie den Pol, den Ort ihrer Niederlage. 34 Tage nach Amundsen. Traurig stehen sie vor der im Eiswind flackernden norwegischen Fahne. Das Wetter ist wie so oft grässlich. Im Tagebuch von Scott steht: Der Pol. Ja. Aber unter ganz anderen Umständen als erwartet. Es war ein furchtbarer Tag. Oh Gott, das ist ein grausiger und entsetzlicher Ort. So viel schwerste Arbeit. Und nicht einmal der Lohn, Erster zu sein. Die Kälte geht einem durch Mark und Bein. Dann findet Scott die beiden Briefe, die Amundsen am Pol zurückgelassen hat. Im Brief an Scott steht: Sehr geehrter Captain Scott, da Sie wahrscheinlich der Erste sind, der nach uns dieses Gebiet erreicht, möchte ich Sie freundlich bitten, diesen Brief an König Hakon den Siebten weiterzuleiten. Wenn etwas von dem, was wir im Zelt zurückgelassen haben, für Sie von Nutzen sein kann, zögern Sie nicht, es zu gebrauchen. Ich wünsche Ihnen eine gesunde Heimkehr und bin mit freundlichen Grüßen Ihr Ergebener Roald Amundsen. Briefträger. Amundsens Briefträger soll Scott jetzt werden. Das ist purer Hohn. Stärker hätte der Sieger den Verlierer nicht kränken können. Für Scotts Mannschaft gibt es keine Feier am Südpol. Wir stellten unseren armen, geschundenen Union Jack auf und fotografierten uns. Das Ganze war eine traurige Arbeit. Wir haben dem Ziel unseres Ehrgeizes den Rücken gewandt und müssen uns von den meisten Tagträumen trennen. Vor Scott und seinen Männern liegt der Rückweg mit 1500 Kilometern anstrengendem Schlittenziehen. Und wenn sie durchgekommen sind, erwartet sie Spott. Nichts als Spott. Der Spott der ganzen Welt. Was befindet sich heute dort, wo Amundsen den größten Triumph und Scott die schwerste Niederlage seines Lebens erfuhr? Arvid Fuchs war da. Ja, Amundsen und Scott würden sich sehr wundern, wenn sie dort heute ankämen, denn genau an dem Punkt, wo Amundsen damals als erster Mensch die norwegische Flagge gehisst hatte, steht heute eine große amerikanische Forschungsstation, die aber auch Amundsen-Scott-Station heißt. Es ist so eine große glänzende Kuppel, die dort aufgebaut ist. Und in dieser Kuppel befinden sich dann die Wohncontainer quasi, wo die Wissenschaftler leben. Im Winter sind es etwa so um die 80 Personen, die dort leben. Im Sommer sind es dann durchaus mehr. Die werden alle eingeflogen, aus der Luft versorgt. Das befindet sich in etwa 3000 Metern Höhe inmitten dieses Hochplateaus. Also eine ganz unwirkliche Erscheinung, wenn man dort wie wir so fast 50 Tage durch den Schnee gestapft ist und plötzlich dann diese Gebäude vor sich auftauchen sieht, dann wirkt das fast wie so ein Raumschiff aus einer anderen Welt. Das ist irgendwie ganz futuristisch und irgendwie irre, wenn man das sieht. Also es gibt dort Kino, es gibt dort eine Bar und alles Mögliche zum Zeitvertreiben. März 1912 in der Antarktis. Das bittere Ende der Scott-Expedition. Zunächst taumeln die erschöpften Männer auf der Spur, auf der sie gekommen sind, zurück. Aber sie schaffen immer weniger Kilometer am Tag. Sie sind viel zu langsam. Es wird wieder kälter, niedrige Temperaturen und erbarmungslose Stürme. Bei jeder Pause, besonders im Nachtlager, frieren die Engländer jämmerlich. Ihre von der britischen Armee gestellten Anzüge sind steif gefroren wie Bretter. Für den Pol sind sie völlig ungeeignet. Hätte Scott nicht besser vorbereitet sein müssen? Frage ich Arvid Fuchs. Der nickt und erklärt: Expeditionen erfordern eine bedingungslose, sorgfältige Vorbereitung. Man muss sich auch dabei in der Planungsphase zumindest also auch von allen Träumereien freimachen und man muss also ganz sorgfältig analysieren, was erwartet mich auf dieser Reise an körperlicher Belastung, was brauche ich für Material, also wie sind die klimatischen Gegebenheiten, wie ist das Gelände beschaffen. Also man muss da eigentlich ganz konsequent rangehen und alles analysieren und alle Fragen für sich ganz ehrlich beantworten. Nicht irgendwas beiseite schieben und sagen, ach, das wird schon irgendwie werden. So etwas rächt sich immer im Nachhinein. Und ich glaube, warum Amundsen auch so erfolgreich gewesen ist, er hat nichts dem Zufall überlassen. Er ist auch eben, und das ist gleichbedeutend mit einer optimalen Ausrüstung, mental, also vom Kopf her gut vorbereitet gewesen. Er hat das Team auf diese Aufgabe eingeschworen und dieser Gedanke, der seiner gewesen ist, den hat er transportiert, sodass es ein Teamgedanke gewesen ist. Alle Leute wollten genau das Gleiche. Scott hat aus Mangel an Erfahrung viele Fehler in der Vorbereitung gemacht. Einer der schlimmsten, er hat nicht genügend Brennstoff dabei. Daher verzichtet sein Team darauf, Schnee zu Trinkwasser zu schmelzen. Wer Durst hat, nimmt eine Handvoll Schnee in den Mund. Sie trinken bei weitem nicht genug und werden davon noch zusätzlich geschwächt und schrecklich deprimiert. Bei dem lebenswichtigen Thema Brennstoff kann man die unterschiedliche Vorgehensweise der beiden Männer besonders deutlich sehen. Als Brennstoff wurde Paraffin verwendet. Das hat die Eigenschaft, sich an der Luft sehr schnell zu verflüchtigen. Amundsen denkt lange darüber nach, was man tun kann, dass sich das Paraffin nicht einfach in Luft auflöst. Schließlich lässt er die Behälter luftdicht verlöten. Problem erkannt, Problem gebannt. Scott denkt über die Brennstoffbehälter erst gar nicht weiter nach. Seine Behälter werden so abgedichtet, wie es damals üblich war, mit Lederscheiben. Später, als er seine Paraffinbehälter öffnet, sind sie zur Hälfte leer. Ausgemergelt, hungrig und erschöpft schleppen sich Scott und seine Männer in Sturm und Eis vorwärts. Der Wettlauf geht weiter. Nur ist ihr Gegner jetzt nicht mehr Amundsen. Ihr Gegner ist der Tod. Und Scott? Der merkt wieder einmal nicht, wie ernst die Lage ist. Er lässt beim Abstieg vom Beardmore-Gletscher geologische Proben nehmen. Seine Männer müssen 15 Kilo mineralisches Gestein einsammeln und auf den Schlitten laden. Dadurch verlieren sie Zeit. Zeit, die sie längst nicht mehr haben. Die Verpflegung ist doch so gut wie aufgebraucht. Als ihnen das klar wird, versuchen sie so schnell wie möglich zum nächsten Vorratsdepot zu gelangen. In der Eile werden sie unvorsichtig. Sie verlaufen sich. Edgar Evans stürzt gleich zweimal in eine Gletscherspalte. Dabei verletzt er sich am Kopf. Sein Mannschaftskamerad Oates merkt, dass mit ihm etwas nicht mehr stimmt. Evans ist nicht in Ordnung. Ihm sind die Kräfte ausgegangen. Er benimmt sich wie eine alte Frau und schlimmer. Er ist völlig erschöpft von der Arbeit und wie er die 400 Meilen schaffen will, die noch vor uns liegen, weiß ich nicht. Wir können ihn unmöglich auf dem Schlitten mitnehmen. Edgar Evans ist der Erste, der stirbt. Sie lassen ihn zurück und kämpfen sich bis zum nächsten Vorratsdepot durch. Das schaffen sie mit knapper Not. Aber über 600 Kilometer liegen noch vor ihnen. Und jetzt beginnt der gnadenlose antarktische Winter. Bei Temperaturen von minus 35 Grad bricht bei Oates eine alte Kriegsverletzung am Bein wieder auf. Mehr als eine Stunde braucht er morgens, um seine geschwollenen Füße in die hartgefrorenen Schuhe zu zwängen. Als er merkt, dass er zu einer Belastung für seine Kameraden geworden ist, kriecht er eines Nachts aus dem Zelt. Keiner hält ihn zurück. Scott notiert über diesen Moment: Wir wussten, dass der arme Oates hinausging, um zu sterben. Aber wir wussten auch, dass er als tapferer Mensch und englischer Gentleman handelte. Scott, Bowers und Wilson schleppen sich weiter. 20 Kilometer von ihrem letzten Vorratsdepot entfernt. 20 Kilometer entfernt von Wärme, Nahrung und Sicherheit zwingt sie ein Orkan 9 lange Tage in ihr Zelt. Endstation. Der Brennstoff ist verbraucht, das Essen bis auf ein paar kümmerliche Reste auch. Sie liegen in ihren Schlafsäcken, das Ende vor Augen, und schreiben Abschiedsbriefe. Scotts letzte Eintragung am 29. März 1912 lautet: Draußen, vor dem Zelt, ist die Landschaft ein wirbelndes Schneegestöber. Wir können jetzt nicht mehr auf Besserung hoffen. Aber wir werden bis zum Ende aushalten. Der Tod kann nicht mehr fern sein. Es ist ein Jammer, aber ich glaube nicht, dass ich noch weiter schreiben kann. Um Gottes Willen, sorgt für unsere Hinterbliebenen. Robert Scott. Bowers letzte Worte an seine Mutter. Ich vertraue weiter auf die überreiche Gnade meines Herrn und Erlösers. Um deinetwillen, liebe Mutter, würde ich gern durchkommen. Doch ist es herrlich, mit solchen Gefährten aus dieser Welt zu scheiden. Wie sehr fühle ich mit dir, wenn du dies alles hören wirst. Aber du kannst gewiss sein, das Ende war für mich friedvoll. Denn es ist nur ein Schlaf in der Kälte. Und so findet man die drei Männer dann 8 Monate später, am 11. November 1912. Sie sehen tatsächlich aus, als würden sie friedvoll schlafen. Scott hat seinen Arm kameradschaftlich um Wilson gelegt. Sie sind erlöst. Warum ist Scott nicht einfach früher umgekehrt? Sie waren viel zu langsam. Sie hätten auf den Pol verzichten sollen. Dann wären sie vor den verheerenden Winterstürmen zurück an ihrem Ausgangspunkt gewesen. Sie wären alle mit dem Leben davongekommen. Arvid Fuchs nimmt Scott in Schutz. Ich glaube, sein Verhalten muss man in der damaligen Zeit bewerten. Also das war eine andere Epoche, wo es um sehr viel Patriotismus, um sehr viel Nationalismus ging. Damals ging es ja nicht um eine Aufgabe, die er sich alleine und seine Leute gestellt haben, sondern es ging um König und Vaterland und die britische Flagge sollte am Südpol wehen. Also sie sind nicht so unbelastet losgezogen wie wir, wo wir sagen, wir wollen es versuchen, wir wollen es machen mit aller Ernsthaftigkeit, aber wenn es nicht klappt, dann schulden wir auch eigentlich keinem Rechenschaft. Ein Scheitern bei Scott wäre immer ein nationales Desaster gewesen und ich glaube, das hat ihm auch im übertragenen Sinn das Genick gebrochen. Zur gleichen Zeit, als die Scott-Expedition untergeht, wird Amundsen überall gefeiert. Die ganze Welt ist jetzt entdeckt, steht in riesigen Schlagzeilen in allen Zeitungen. Ein Festempfang jagt den nächsten. In allen Städten jubeln die Menschen Amundsen zu. Der rauschende Empfang in der Zivilisation ist gut gemeint. Aber letztlich hat Roald Amundsen sich Zeit seines Lebens nur in der Eiswüste wirklich wohl, wirklich zu Hause gefühlt. Diese Ruhe, dieser absolute Friede, das Gefühl vollkommener Freiheit, tun zu können, was man will. Man braucht sich vor keinem Menschen zu genieren. Und das mag ich. Man fühlt sich überhaupt nicht einsam. Nur Ruhe ist da. Und Friede. Und Freiheit. In der großen Wüste an den Polen ist nichts außer einem selbst. Der Mann, der seinen König und seine Landsleute über das Ziel seiner Expedition belog, ist in die Geschichte als strahlender Sieger, als großer Entdecker eingegangen. Amundsen, der alles auf eine Karte setzte und gewann. Auf Wiederhören bei Audible.